etwas, was ich gerne mache. Unfrei ist, weil ich ja nur den Zwang angenommen habe, es tun zu müssen und mir deswegen eine Nische gesucht habe, die mir scheinbar nicht ganz so unfrei erscheint, oder wie auch immer. Ein Verein freier Menschen erscheint mir umso utopischer, wenn ich mir nicht mal eine freie Handlung vorstellen kann. Was ist jetzt eine freie Handlung? Ich kann dir das nicht bestimmen. Ich kann dir nicht sozusagen eine pure, freie, reine, freie Handlung zeigen. Ich kann aber auch umgekehrt nicht zeigen, dass alles nur Zwang ist. Das ist ja genau das, was ich sagen wollte. Sondern worum es mir ging, war ja genau dieses Ineinander von Zwang und Freiheit. Das heißt, das, wo ich meinte, dass also eine Rede von Herrschaft, von menschlicher Zwangausübung tatsächlich logisch überhaupt nur Sinn macht, wenn ich gleichzeitig von Freiheit rede. Weil es in der Natur gibt es keine Herrschaft. Also es wäre Blödsinn zum Beispiel zu sagen, es gibt ein Herrschaftsverhältnis zwischen Löwen und Gazellen. Aber man kann eben unter Menschen von einem Herrschaftsverhältnis sprechen, was aber eben auch heißt, wozu ich einerseits Freiheit voraussetzen muss, wo ich aber andererseits weiß, diese Freiheit ist sozusagen mit ihrem Gegenteil der Unfreiheit verschwistert, erscheint eben nur in Form des Zwangs, des Zwingens von anderen, des sich selber Zwingens. Und wie genauso umgekehrt eben auch, das wäre auch falsch, es geht ja nicht alles in Zwang auf, deshalb habe ich versucht auch zu sagen, also es ist ja gar nicht zum Beispiel dagegen zu sagen, wenn man in seinem Lohnarbeitsjob jetzt Sachen auch irgendwie Spaß dran hat oder irgendwie da drin auch eine Verwirklichung eigener Potenzen sieht, so, es geht sowieso gar nicht ohne, also würde ich, wäre ja Blödsinn, das jemandem vorzuwerfen, nur, und das ist eben das, was man dazu immer sagen muss, es ist gleichzeitig genau das eine Form von Freiheitshandlung, die ein Herrschaftsverhältnis reproduziert. Dass sich selber Zwang antun zum Beispiel, das hat, das ist ja ein wichtiger Bestandteil, also ein wichtiger Gedanke eben von diesem, was bei Adorno Horkheimer Dialektik der Aufklärung heißt. Das heißt, die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Emanzipation aus Naturzwängen, aber eine, die sozusagen bislang jedenfalls diesen Naturzwang immer wieder reproduziert hat, zum Beispiel, indem ich mir und anderen Gewalt antue. Und ich glaube, man kennt das natürlich, dass man, gerade wenn man sich selber Zwecke setzt, die man gerne verwirklichen möchte, sich selber auch einfach häufig, also erstmal Gewalt antun muss gegen seine unmittelbare Bedürftigkeit. Das muss ja gar nichts Schlechtes sein. Es ist ja, manchmal muss man sich zwingen aufzustehen und statt irgendwie gemütlich im Bett liegen zu bleiben, sich an den Computer zu setzen und einen Text zu schreiben oder was auch immer das ist. Gerade an sowas, finde ich, kann man gerade zeigen, dass sozusagen das sich überhaupt nicht voneinander trennen lässt. Also dass dieses, okay, nein, oder ich möchte gerne irgendwie bestimmte Dinge tun, irgendwo hinfahren oder Leute treffen oder so, das ist auch mit Unbequemlichkeiten verbunden, die ich mir dann auch irgendwie antue. So, und das ist natürlich, was ich mir antun muss. Das ist natürlich auch im Wesentlichen eine gesellschaftliche Frage. Also ob ich zum Beispiel, um bestimmte Möglichkeiten verwirklichen zu können, erstmal Lohnarbeit tun muss und dabei auch im Zweifelsfall über Leichen gehe und auf Kosten anderer Leute. Oder ob die in einem Verein freier Menschen, das etwas solidarischer geregelt wird und dann wirklich am Ende nur das Problem bleibt, will ich jetzt, eigentlich würde ich gerne im Bett liegen bleiben, aber nein, ich stehe jetzt auf, weil ich will ja irgendwie noch was Cooleres tun. Was eine Frage ist, die auch sozusagen dieser der ganzen Reihe ja auch durchaus zugrunde liegt und eigentlich in allen Themen, die sozusagen Vorträge auch aufgenommen werden, ja immer wieder durchschimmert, sozusagen. Also diese Frage, wenn man überhaupt davon ausgeht, und das ist ja zumindest von uns jetzt irgendwie der Anlass, dass man sagt, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind ja erstmal nicht gut, also dass man das erstmal so konstatiert, und das ist ja auch erstmal nichts, was überhaupt mehrheitsfähig wäre, in der Gesellschaft im Moment zu sagen, dass diese Gesellschaft frei eingerichtet ist, weil ein Haufen Menschen im Elend leben oder leiden aufgrund dessen, dass die Gesellschaft so eingerichtet ist, wie sie ist. Aber allein, und ich glaube, das ist auch in dem Text zu der Reihe, auf dem da hinten liegt, ist das auch irgendwo nochmal erwähnt, dass eigentlich diese Freiheit oder dieses Moment von dass man sozusagen tatsächlich etwas tut, was es schafft, irgendwie aus diesen Zwängen, in denen man zwangsläufig verstrickt ist, auszubrechen, dass das nichts ist, was man praktisch tatsächlich machen kann, sondern was man zuerst im Denken vollzieht, sozusagen, indem man eben darüber nachdenkt und darüber reflektiert, genau diese Reflexionen anstellt, die jetzt auch in dem Vortrag quasi gerade so ein bisschen hergeleitet worden sind, genau eben diese Zwänge und ihr Funktionieren zu versuchen, zu analysieren und zu durchdringen. Und das ermöglicht überhaupt erst im Denken, diese Zwänge zu überwinden. Und das heißt noch lange nicht, dass man das in der Realität tatsächlich praktisch überwinden kann. Aber das eine ist eben die Grundlage vom anderen. Also ich würde dem wesentlich zustimmen. Ich glaube, eine Schwierigkeit ist natürlich, dass wiederum, um reflektieren zu können oder etwas denkend antizipieren zu können, ich wiederum auch bestimmte praktische Bedingungen brauche. Also bestimmte Erfahrungen und also das Problem einfach ist, Ohnmacht macht dumm. Also je weniger ich zu sagen habe, desto weniger habe ich tatsächlich auch ganz wortwörtlich zu sagen. Also nicht nur in dem Sinne von bestimmen, sondern es verschlägt mir ja irgendwann die Worte. So, ich kann gar keinen vernünftigen Gedanken mehr denken. Deshalb sind bestimmte praktische Erfahrungen von Solidarität oder ich kann mich irgendwo gegen wehren, auch wiederum Bedingungen von Denken. Also ich kenne das selber zum Beispiel daraus, wie unglaublich selten der Gedanke auch nur noch ist, dass man sich an seinem Arbeitsplatz wehren kann. Also dass es Rechte tatsächlich auch gibt. Das Problem ist ja häufig natürlich, dass diese Rechte eingeschränkt werden, aber auch, dass Leute, die gar nicht mehr ausschöpfen wollen oder das auch überhaupt gar nicht mehr wissen, also das wirklich irgendwie so, naja, okay, nee, wenn das passiert, dann, wenn Bedingungen scheiße sind, muss man sie halt hinnehmen, weil es irgendwie auch gar nicht mehr diese Erfahrung dessen gibt, dass es legitim sich zu wehren, man kann das machen, das hat auch Erfolg, so. Und das macht das natürlich auch für Leute sehr viel schwieriger, überhaupt nur einen klaren Gedanken zu fassen. Und ansonsten ist es natürlich tatsächlich auch genau, also gerade vielleicht noch so in Bezug auf Theorie und Praxis, diese ganze Vorstellung, naja, ich mach dann mal los, man muss ja einfach jetzt mal was tun und so. Das ist ja, also die Vorstellung, man könnte jetzt einfach aus eigener Machtvollkommenheit losschlagen und tun und wenn man sich nur richtig anstrengt, dann wird alles wieder besser, ist natürlich eine Vorstellung, die unglaublich viel Zwang am Ende reproduziert, weil ich dann erstens mir selber unglaublich viel Zwang antun muss, so ein protestantischer Charakter werde, der irgendwie, weil es ja wirklich auch nicht zu rechtfertigen ist, sich mal das mal gut gehen zu lassen, während die Menschen woanders hungern, dann eigentlich nur noch auf Achse bin und tue und mache. Vor allen Dingen aber, weil, wenn dann die Sachen doch nicht klappen, die ich mir so vorgenommen habe und wo die Schwätzer immer gesagt haben, naja, denk doch erstmal nach, ob das so klug ist, dann natürlich die Schwätzer irgendwann schuld sind. Wenn ihr auch was machen würdet, statt immer nur rumzuschwätzen mit euren klugen Theorien, dann wären wir ja schon so weiter als jetzt. Das vielleicht noch zu genau dieser Zwanghaftigkeit, die dann in Praktizismus steckt, in diesem einfach mal was tun. Ich bin eigentlich Gast hier, habe einen Flyer in der Mensa gefolgt und bin überrascht, was Sie darstellen. Zwei Anzeigen schlagen mir richtig ein. Und die eine, dass ich zitiere, das Säugling ist ein unfreies Wesen, das unfreie Wesen an sich überhaupt. In der ganzen Entwicklung, die ich dargestellt habe, mit der Entwicklung der Gesellschaft und den Produktionsmitteln, ist das Säugling nicht gerade die Urstelle, der Urknall, wenn wir so wollen, für diese ganze Entwicklung, wird es nicht erst unfrei, indem es sich sagen wir, äußeren Einflüssen fügt, um zu überleben. Das erste sind die Eltern, die kommen, die Gesellschaft dazu. Also die Dinge, die auf sie einwirken, um das eigene freie Handeln überhaupt erstmal zu beschränken. Also das Säugling an sich, frisch geboren, ist offen, kommt in die Welt und hat auch, wenn nonverbal, alle Möglichkeiten nach unserem Frei zu entscheiden. Es wird reglementiert durch das Außen. Und Freiheit scheint hier offensichtlich im Sinne der bürgerlichen Gesellschaft nur das Kriterium zu sein, zu glauben, ich kann tun und lassen, was ich will und muss die Konsequenzen möglicherweise dafür nicht tragen. Und parallel dazu sehe ich auch den Tod nicht so wie Sie. Also, dass Sie sagen, ist der Ausdruck des total Unfreien überhaupt. Also da scheint mir wirklich, wenn es um die Freiheit geht, Reserven zu geben. Freiheitsreserven. Es gibt für mich keinen irgendwie sinnvollen Freiheitsbegriff, den ich auf einen Neugeborenen übertragen kann. Also, weil zu Freiheit tatsächlich bestimmte Praxisfähigkeit gehört. Ich muss gerade nicht irgendwie diese Vorstellung einer bloß inwendigen Freiheit, die mir niemand nehmen kann, die von außen immer nur beschränkt wird, sondern wenn ein Begriff von Freiheit in irgendeiner Form sinnvoll sein soll, dann muss er ja etwas zu tun haben können mit Verwirklichung in der Welt, das heißt außerhalb von mir. Und das ist das, was Hegel immer, was bei Hegel das ganz Entscheidende ist, die Veräußerung, das aus sich heraustreten des Ichs in die Welt, um dann wieder reicher in sich hinauszutreten, was bei Marx dann sozusagen seine materialistische Pointe in der Vorstellung des Stoffwechselprozesses mit der Natur hat, was bei Adorno auch immer betont wird. Und der Säugling kann nicht in dieser Form aus sich heraustreten, weil er erstens nichts kann und zweitens auch sehr unwahrscheinlich ist, dass er überhaupt ein Ich hat, aus dem er heraustreten kann. Das heißt, das ist erstmal ein Produktionsprozess, also ein Prozess der Entwicklung. Und da ist, glaube ich, halte ich das Entscheidende, und darauf wollte ich hinaus, dass der natürlich auch ein zwanghafter ist und vollkommen richtig auch was mit Abschneiden von Möglichkeiten zu tun hat, auch was mit Wunden hinterlassen, dass also zum Beispiel auch überhaupt die Erfahrung von Körperoberfläche, also wo ende ich, wo beginnt das andere, das Außen, nicht einfach ein rein lustvoller Prozess ist, sondern eben auch einer von Schmerzen empfinden. Nur ich ende da auf der Haut, wo ich die Schmerzen empfinde. Das andererseits aber genau das auch wiederum, was dahergestellt wird, die Bedingung dafür ist, dass ich überhaupt in irgendeinem substanziellen Sinne von Freiheit reden kann. Also genau diese Form von Ich-Konstitution, von Spracherwerb. Und dass man das eben nicht sauber auseinanderdividieren kann und vor allen Dingen nicht eben in diesem Sinne, am Anfang ist alles möglich und das wird nur eingeschränkt, sondern dass es eben tatsächlich ein dialektischer Prozess ist, um ein blödes, großes Wort zu verwenden, von gleichzeitiger Beschränkung und Ermöglichung. Was an diesem Spracherwerb zum Beispiel so interessant ist, ist, dass natürlich tatsächlich einerseits der eben nicht in irgendeiner Form beschlossen werden kann. So, ich fange jetzt mal an, Sprache zu lernen, das scheint mir ganz praktisch zu sein, sondern eben etwas von Nachahmen, Aufzwingen und so etwas ist. Andererseits eben tatsächlich sozusagen rückwirkend darin auch eine Entscheidung gesehen wird. Also das, was bei Lacan, um jetzt einen ganz bösen Namen zu zitieren, Père ou pire heißt, Vater oder Schlimmeres. Also unterwerfe ich mich der väterlichen Autorität oder entscheide ich mich für das noch Schlimmere, die Psychose. Was aber eine Entscheidung ist, die man nur erst nachträglich rekonstruieren kann, die man nie irgendwie tatsächlich beobachten kann, wie sie jemand trifft. Und gerade deswegen sind mir, finde ich, diese Prozesse von Menschwerdung, von einem zunächst mal Bündel, Nervenzellen, Muskelstränge und so weiter, was auf die Welt kommt, tatsächlich so ein klassisches Beispiel dafür, dass man gerade nicht sauber unterscheiden kann in Freiheit und Unfreiheit, sondern dass höchstens auch eine bessere Gesellschaft als diese das Ganze vielleicht auch besser organisieren kann. Aber auch in einem Verein freier Menschen wird es natürlich wird es Einschnitte geben. Also es wird die Geburt geben, das heißt, das Raus aus der schönen, aus diesem Umhülltsein mit alles, die Individuierung auch als eine Schmerzerfahrung und so weiter. Es wird bloß hoffentlich nicht ganz so traumatisch und verrückt ablaufen wie in der bürgerlichen Gesellschaft. Zum Tod sage ich nur ganz kurz was, kann ansonsten verweisen, dass in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Extrablatt aus Bremen dazu ein längeres Thesenpapier zu einem materialistischen Begriff des Todes erscheinen wird. Aber der Tod ist, finde ich, erstmal ganz einfach zu sagen, den kann man nur ablehnen, weil der Tod ist tatsächlich das Ende aller Möglichkeiten, die ein Mensch hat und damit sozusagen die ultimative Unfreiheit. Also aber gleichzeitig sozusagen gattungsgeschichtlich das, der Einschnitt, wie Hannah Arendt das nennt, der das Neue erst möglich macht. Das heißt, ohne Tod keine Geburt. Und mit jedem neuen Menschenkind sind neue Möglichkeiten in der Welt. Auch das wieder so für ein Verhältnis, wo das eine die Unfreiheit, die Bedingung für etwas mehr und anderes ist und wo eine befreite Gesellschaft vielleicht den Tod auch zumindest so erfahren kann, dass durch die Begrenztheit des individuellen Lebens, also dass es nicht unendlich ist, dass auch etwas Kostbares und Unwiederbringliches gewinnt, aber davon sind die Verhältnisse im Moment ja noch relativ weit entfernt. Am Anfang haben Sie gesagt, kam mir vor, als würden Sie diesen Begriff Freiheit, ich kann in Freiheit handeln, gebunden haben an Ego, an Ich. Da habe ich wieder gesagt, ich entscheide. Wenn Sie das Ich nehmen, nehmen Sie das Ego, nehmen Sie den bewussten Teil in mir in Kenntnis. Und mir ist es eigentlich so, dass das, was ich bewusst machen kann, eigentlich der geringste Teil meines Überhaupts. Also das Ich ist so, wie ich mich Ihnen gegenüber zeigen will, wie ich sehe, nicht wie ich wirklich bin. Das sind andere Dinge. Und wenn Sie heute ins Geschäft gehen und wollen sich eine Krawatte kaufen, dann haben Sie im ersten Blick entschieden, die Unbewussten, welche Krawatte Sie kaufen werden. Das ist heute nachgewiesen. Und im zweiten Teil entscheiden Sie für die anderen Krawatten, vielleicht 3, 4 oder 5, je nachdem wie der Ich ist, warum Sie die nicht nehmen, um sich dann wirklich mit gutem Gewissen zu entscheiden, nehmen Sie doch. Also, und so ist es im Leben auch. In dem Moment, wo das Ich wächst, schrumpft unsere Fähigkeit, wie Sie sagen, im wirklichen Sinne Freiheit wahrzunehmen. Weil wir von Übertragungen leben und von inneren Zwängen, die tief aus dem Unbewussten kommen, teilweise uns bewusst werden, oft aber auch nicht, und das Handeln an sich determinieren. Sie haben selber gesagt, die Freiheit ist ein Paradoxum, es gibt es nicht. Wir hängen uns immer gerne dran auf und wollen darüber diskutieren. Es ist ein streng determinierter Weg, den ich gehe und den Sie auch gehen. Sie sitzen nicht zufällig hier, sondern weil es irgendwann mal entschieden wurde, dass Sie hier sitzen werden, in Ihrem tiefen Unbewussten. Dann habe ich das eben in meinem Unbewussten entschieden. Das funktioniert nicht und das sieht man schon daran, dass man aus der Sprache nicht rauskommt. Also so wie Sie auch gesagt haben, das Ich ist nicht das, was ich wirklich bin. Aber Sie reden dann weiter darum, dass das Wirkliche ist auch wieder in Ich-Form. Also das Ich und das, was ich wirklich bin. Das haut meines Erachtens nicht hin. Ich glaube, diese ganzen Vorstellungen, das sind auch sehr viele Punkte, weil jetzt hier, glaube ich, auch sehr viel durcheinander geht, ist unbewusstes Determination. Aber das ist eine ganz komische Exterritorialisierung von Trieben. Also warum soll ich zu meinem Unbewussten nicht ich sagen? Ich kann natürlich jetzt alles rausrechnen, was sozusagen, wenn ich das mache. Ich rechne tatsächlich alles raus von mir, was Prägung, Erziehung ist, was mein Natursubstrat ist, mein zufälliges so geworden sein. Und wenn ich nur den Rest davon ich nenne, dann bleibt natürlich tatsächlich sehr wenig übrig. Ich würde es umgekehrt sagen. Ich denke, wenn man einen psychoanalytischen Begriff hat, in dem psychoanalytischen Begriff von ich, der ist ja meines Erachtens gerade genauso dialektisch konzeptioniert, dass ich diese Momente miteinander in irgendeiner Form vermitteln kann. Also das Erste eben, Ich steht einerseits für die Erfahrung des Ganzen, also eben eine Projektion der Körperoberfläche als eben eine Einheit, also entlang dieser Körperoberfläche. Andererseits ist es eines von drei Instanzen zwischen Es und Über-Ich, also eigentlich eine bloße Vermittlung zwischen Realitätsanforderungen, Triebwünschen und gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Aber dieses eigentlich Nichts oder das, was bei Freud manchmal Nichts aber heißt, das leistet ja immer noch die Vermittlung oder es ist eben nichts anderes als diese Vermittlung. Und das Interessante am Ich ist dann wiederum, kann man auch noch zeigen, dass Ich eben nicht einfach Bewusstsein bedeutet, sondern dass zu dieser Ich-Instanz auch genauso bewusste und unbewusste Anteile gehören, denn die Verdrängung ist selber wiederum ein gehört zum Ich und muss, damit sie funktioniert, ein unbewusster Prozess sein. Das heißt, schon da hat man drin, dass es ein unbewusstes Moment am Ich gibt. Meine Beispiele vorhin waren ja auch gerade die, zu sagen, dass, wo ich sagte, dass bestimmte ganz besondere Erfahrungen von Autonomie, also von sich nicht sagen lassen, sich nicht Zwängen unterwerfen, gleichzeitig welche sind, die einem nicht in der Form transparent sind, dass ich sagen kann, ja genau, darum mache ich das, sondern wo sozusagen gerade die lückenlose Ausbuchstabierung von Kausalketten an ihre Grenze stößt. Wenn ich also anfange, es gibt ja, wenn man zum Beispiel sowas wie Liebe nimmt, wenn ich anfange, irgendwie Listen zu machen, warum liebe ich XY, dann ist es ja meistens immer schon ziemlich am Ende einer Beziehung. Während in dem Moment, wo es tatsächlich eine Erfahrung von Glück und auch von Freiheit ist, das nicht nach Gründen fragt. So, und ich genauso gehört triebhaft, also Trieberfüllung ja eben zu einer Freiheitserfahrung, zu einer Glückserfahrung, die ich nicht einfach aus mir rausrechnen kann, wo ich nicht sagen kann, ja, das waren ja aber in Wirklichkeit nicht ich, sondern meine Triebe. Genauso wie ich diese Rede, wie ich sie vorhin hatte, von der Gehirnforschung, wo irgendein Gehirnforscher sagt, nicht ich denke, sondern mein Gehirn denkt für mich. So, ja, dafür ist es ja auch da. Wieso soll ich nicht zu meinem Gehirn ich sagen können? Also natürlich gehört das zu mir. Abgesehen davon, dass diese Beweisführung über Gehirnforschung, die so ziemlich immer auf diesem Niveau von Schlipsauswahl funktionieren, oder da gibt es diese Dinger, werden die Leute gefragt, die Probanden gefragt, heben Sie bitte Ihren Finger, entschließen Sie sich irgendwann bitte Ihren Finger zu heben. Und dann weist die Gehirnforschung nach, dass die entsprechenden Entschlussgehirnareale schon 0,3 Sekunden vor der tatsächlichen Ausführung des Entschlusses gereizt waren, was dann beweist, dass erst das Gehirn den Entschluss trifft und dann denke ich, ich habe mich entschlossen. Aber also, wenn ich Freiheit auf dem Niveau von heben Sie irgendwann völlig willkürlich den Finger definiere, dann kriege ich sowas natürlich auch raus. Wenn ich Freiheit aber als tatsächlich auch etwas, was eben nicht jenseits von Natur ist, sondern was mit dialektischer Naturaneignung zu tun hat, was mit Gesellschaft zu tun hat, was eben mit Teleologie auf Glück zu tun hat, kriege ich halt keine Gehirnareale mehr gemessen. So, und das ist dann eben auch tatsächlich was anderes als die Entscheidung zwischen Omo und Persil oder sowas. Das würde ich, glaube ich, erstmal dazu sagen. Ansonsten finde ich die Perspektive, alles ist determiniert, hat immer eine, wo ich mich wundere, warum sagen die Leute das eigentlich? Also warum versuchen sie mich davon zu überzeugen? Entweder bin ich eh determiniert dazu, das zu verstehen, oder ich bin es halt nicht. Du sprachst ja von der Freiheit von Notwendigkeit und das hat ja eigentlich so gesehen zwei Seiten, also einmal die Freiheit von der Notwendigkeit der Gesellschaft, also die gesellschaftlichen Zwänge, die eine Rolle spielen, und auf der anderen Seite ja auch der sogenannte Naturzwang. Und meine Frage zieht so ein bisschen auf das Verhältnis ab in der ja, wenn Sie sich vorstellen, eine befreite Gesellschaft. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass gesellschaftliche Zwänge abgeschafft werden, aber der Naturzwang, also jetzt sprich zum Beispiel das leibliche, der Leibkörper des Menschen zum Beispiel, ist ja in gewissem Sinne ein Naturzwang. Aber auch die äußere Natur, mit der ich im Stoff wechseln muss. Wie geht das zusammen mit dem Begriff der Freiheit, wenn eben auch dieser Naturzwang auch in einer vorstellbaren, befreiten Gesellschaft noch besteht? Und bei Adorno gibt es ja diesen Begriff der Versöhnung zwischen Natur und Gesellschaft. Also kannst du da noch was zu sagen? Also erstmal denke ich, dass das unter Bedingungen der Herrschaft sich eben gerade gesellschaftlicher Zwang letztendlich natürlich durch Naturzwang, also durch nur durchsetzt, also im Zweifelsfall durch die Furcht vorm Verhungern. Ich unterwerfe mich der Herrschaft natürlich, weil sie mir in meiner Leiblichkeit was antun kann. Und andererseits ist natürlich auch geschichtlich perspektivisch Herrschaft dadurch entstanden als eine Bewältigungsform von Naturzwängen. Also unter Bedingungen, wo zum Beispiel, naja, nicht alle irgendwie im Überfluss leben können, werden erstmal Einzelne freigestellt von der Arbeit und kriegen dann so eine komische Rolle als Priester oder sowas, um sozusagen für das Ganze zu denken. Und insofern denke ich natürlich, dass unter Bedingungen, wo gesellschaftliche Zwang so nicht mehr existiert, wo Gesellschaft selber eine andere ist, wird sich auch der Naturzwang anders darstellen. Aber es gibt ja jetzt schon Erfahrungen, wo Naturzwänge, wenn gleichzeitig die Bedingung der Möglichkeit von gerade spezifisch menschlichen, emphatisch menschlichen Glückserfahrungen sind. Also erstens Sexualität oder Essen. Das heißt, ich muss essen, aber ich kann daraus was machen, was irgendwie großartig ist. Ich muss halt nicht Mückenkuchen essen, ich kann auch irgendwie, naja, ich kann was machen, was sich wirklich irgendwie lohnt mit Seezunge oder was auch immer. Das heißt, wo ich gerade die Bearbeitung dieses Naturzwangs ein mehr als Natur herstellt, ein sich nicht den Bedingungen unterwerfen und auswählen können. Der Gedanke der Versöhnung ist natürlich der, dass gesagt wird, einerseits, ja, es gibt eine Trennung zwischen Mensch und Natur. Mensch ist das Naturwesen, was gleichzeitig mehr ist als Natur, das ist dann überhaupt verwirklicht. Und diese Differenz soll natürlich nicht wieder zurückgenommen werden. Die Menschen sollen nicht leben wieder wie, wie Löwen oder Amöben oder irgendwie sowas. Aber diese Differenz soll sozusagen die Möglichkeit eben nicht mehr von einer bloßen Opposition sein, sondern gerade irgendwie als Verschiedenheit zugleich die Bedingung von Genuss und Glück. Also gerade das Vernunftlose, Unbeseelte der Natur als die Möglichkeit einer Erfahrung auch von Differenz, von dem, was anders ist, von dem, was mir als Menschen eben auf eine bestimmte Art auch für immer verschlossen bleibt. Also zum Beispiel bei Ilse Binzai stand das mal in einem Aufsatz, dass sie sagte, sie hätte irgendwo gelesen, dass Bäume schreien können. Und das fand sie irgendwie so sublim, die Vorstellung, so als was total Faszinierendes, weil das so was total anderes und Fremdes ist, was überhaupt nicht erfahrbar ist, dass das ein total irrer Gedanke ist. Also so eine Art von, dass die Natur eine Möglichkeit ist, eben tatsächlich von Differenzerfahrung, von Erfahrung von dem, was anders ist als ich und also als etwas Bereicherndes. Aber natürlich denke ich, ist der erste Punkt dieses, dass der Naturzwang selber eben nur transformiert erscheint, eben in dieser Form von, wie es in der Möglichkeit von gutem Essen oder Sexualität oder von gutem Sex vorgedacht ist. Also ich finde alles gut geschildert, also so klare Argumentationen und so. Aber ich frage mich, wie man trotz dieser Argumentation auf diese Schlussfolgerung kommt, dass es irgendwann mal so einen Verein freier Menschen gibt. Also dieses Bild. Also für mich sprechen jetzt spontan zwei Sachen radikal dagegen, dass sowas als allgemeine Lebensbedingungen hier bestehen wird. Was nicht heißen soll, dass man nicht weiter versuchen soll, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Zum einen die große Zahl der Menschen. Zum anderen ist eben der Mensch kulturell geprägt. Jeder Mensch trägt dieses kulturelle Erbe, was eben auch was eben die Vergangenheit in ihn hineinträgt. Und das sind meiner Meinung nach zwei Gründe, warum es nie eine Welt geben, also auch so klingt das für mich mal, wenn das jetzt so heißt, irgendwann mal der Verein freier Menschen, das ist genauso eine Utopie wie jegliche andere Utopien, kann es nur mit einem anderen Menschen funktionieren und nur an einer kleinen Zahl. Und das immer dieses eine Utopie in die Zukunft tragen, das hat meiner Meinung nach genau das gleiche wie eine Religion, die das Gute ins Jenseits trägt. Klar motiviert es irgendwie zum Handeln, was eine gute Sache ist, das hat eine Funktion, die es erfüllt. Ja, aber das ist es dann auch. Und da sollte man sich, wenn man drüber redet, klar sein, bin ich der Meinung. Also ich würde mal erstmal deine beiden Einwände kurz beiseite fegen. Also die große Zahl der Menschen, würde ich jetzt einfach sagen, naja, je mehr Menschen da sind, desto mehr können auch irgendwie, was weiß ich, Häuser bauen oder Nahrungsmittel anbauen. Also das wird ja tatsächlich häufig gesagt, ja, das funktioniert nur mit, also dafür gibt's zu viele Menschen und deswegen können nicht alle gut leben. Und wenn in China doch und so, wenn die in China auch alle ein Auto hätten, wie wäre das schlimm? Klar, das wird natürlich auch nicht so richtig funktionieren mit jeder in China hat auch noch ein Auto, aber es gibt ja vielleicht dann andere Formen und es gibt gleichzeitig dann wiederum total viele Menschen, die sich total viele Gedanken machen können, wie man Verkehr sinnvoll realisiert. Und ich glaube, aus der bloßen Zahl wird nie ein Argument. Also ich könnte auch genauso gut, wenn es auf der Welt nur 2 Millionen Menschen gäbe, statt 8 Milliarden, sagen, okay, das sind echt zu viele. Denn unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen, zum Beispiel der Bedingung extensiver Viehwirtschaft, wie was weiß ich, in den Amerikas vor der imperialistischen Eroberung, wären natürlich nur mini Bruchteil der Leute ernährbar gewesen. So, weil ein Büffel braucht irre viel Platz und wenn ich meine Nahrung wesentlich auf Büffeljagd abstelle, dann würden mir auch, was weiß ich, ich weiß nicht, wie viele Leute, ich glaube, es gab unter 1 Million Einwohner in Amerika, dann würde mir die Verdoppelung der Zahl auch unmöglich erscheinen. Heute wohnen da irgendwie so und so viel 100 Millionen. Also, ich glaube, ein zu viel oder zu wenig funktioniert nicht. Die Prägungen sind natürlich richtig. Es gibt so etwas wie den Alp der toten Geschlechter, wie Marx es nennt, der auf einem lastet. Also sozusagen die, und das ist etwas, was im Land, in dem Land, was das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte begangen hat, natürlich nochmal spürbarer ist. Wo es auch die Vorstellung, naja, Leute, die in Familien, also so 68er Vorstellung, Leute, die in Familien aufgewachsen sind von Mördern im Wesentlichen, die könnten jetzt mal eben schon quasi als freie Menschen handeln, illusorisch ist. Andererseits hat es in der Geschichte nun einfach relativ deutlich Wandel gegeben, was die Gesellschaft, so wie sie hier ist, würde jemand, der aus einer Zeitmaschine von vor 500 oder gar 5000 Jahren gekommen ist, überhaupt nicht verstehen. Die Möglichkeit zum Beispiel, dass Menschen in dieser Form Demokratie tatsächlich ihre Führer, selbst Anführer, Chefs, was auch immer, selbst bestimmen, das ist eine, die vor 300, 400 Jahren als totaler Blödsinn, dann würde doch Chaos und Anarchie ausbrechen, gedacht worden wäre. Völlig unvorstellbar. Oder die Möglichkeit, dass Frauen und Männer als Menschen gleichberechtigt sind. Eben genau, das waren zwei Gedanken in einem, dass Frauen Menschen sind, wie Männer auch, dass das eben völlig unvorstellbar gewesen wäre. Was für ein absurder Blödsinn, was redet der da? Oder dass die Wilden wie wir sein sollen. Völlig absurd. Und Das scheint heute doch ein Gedanke zu sein, wenn man den immer noch hat, wo man ziemlich Outer Space wäre, weil man den Zug auch unverblümt ausspricht. Deshalb denke ich, dass in Situationen geschichtlichen Wandels diese Regung auch ziemlich schnell als eine Belastung und Begrenzung erfahren werden können und nicht nur einfach als ein wie ich, so bin ich. Der tatsächliche Einwand, den ich sehen würde, ist, oder nee, vielleicht noch eine Berichtigung, ich würde auch nicht sagen, aus dem, was ich sage, leite ich die Möglichkeit eines Vereins freier Menschen ab, sondern wenn, ist es eher umgekehrt. Ich sage, nur unter der Voraussetzung, dass es einmal anders wird und besser, kann ich diese Verhältnisse überhaupt begreifen. Wenn die Menschheit, was ja nicht völlig ausgeschlossen ist, sich demnächst irgendwie auslöscht und die paar Überlebenden vegetieren dann wieder unter Subhöhlenmenschenbedingungen dahin, dann hat es keine Geschichte gegeben. Dann war alles tatsächlich nur ein bloßer Naturprozess, weil dann irgendwie diese qualitative Differenz aus denen Geschichte besteht, sozusagen rückwirkend wieder eingezogen sind. Es hat dann keine Geschichte gegeben. Das heißt, in einer bestimmten Art und Weise ist die Voraussetzung, die ich mache, ich will, dass es anders ist, ich will keine Herrschaft, ich will nicht, dass Menschen leiden müssen, die Vorbedingung, überhaupt die Verhältnisse so begreifen zu können und zum Beispiel überhaupt von Freiheit reden zu können, auch jetzt, nämlich immer als eine Vorstellung von eine Wahrheit, die aus der Zukunft kommt. Da könnte man jetzt auch sehr viel, da gibt es bei Marx den schönen Satz, dass die Anatomie des Menschen die Anatomie des Affen bestimmt. Also ich kann nicht aus der Anatomie des Affen die Anatomie des Menschen ableiten, sondern umgekehrt, ich mache es rückwirkend. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für das, was ich mit Wahrheit aus der Zukunft meine. Das Problem ist natürlich, dass das immer spekulativ ist. Ich kann natürlich Gründe angeben, warum das möglich sein könnte, warum das möglich ist, warum das denkbar ist. Und ich kann sie auch deswegen angeben, weil es zum Beispiel so etwas wie Produktivkraftentwicklung gegeben hat, weil die Verhältnisse nicht so sind wie im 8. Jahrhundert Island, wo ich ganz andere Bedingungen hätte, wo ich eben nicht irgendwie einfach mal sagen könnte, hey, es gibt genug Möglichkeiten, dass niemand mehr hungern muss. Trotzdem ist das natürlich immer spekulativ. Du hast vollkommen recht. Also es garantiert nichts, dass es diesen Verein freier Menschen gibt. Es sieht so im Moment sogar relativ unwahrscheinlich aus, aber das kann sich ja auch immer schnell wieder ändern. So, aber es ist tatsächlich eher eine Konstitutionsbedingung von Erkenntnis. Ohne die würde ich tatsächlich sagen können auch, naja, das wird es nicht geben, es wird immer so bleiben wie jetzt. Okay, dass es so bleibt wie jetzt, ist ziemlich klar, dass es das nicht tut. Also entweder geht der Zusammenbruch, den wir seit einer Zeit beobachten, einfach irgendwie schön weiter, und irgendwann kommt wieder die Barbarei, oder die Menschheit kriegt es doch noch hin, das vernünftig einzurichten und sich zu konstituieren. Oder wie Dietmar Dart sagt, es gibt sozusagen so ein Zeitfenster für die Verwirklichung der Vernunft. Entweder schaffen es die Leute ziemlich bald, oder die Vernunft wird komplett überflüssig. Das Schöne an der Situation sei, entweder haben wir den Verein freier Menschen oder wir haben ihn nicht, aber dann gibt es eigentlich auch niemanden mehr, der das noch wahrnehmen kann und sich darüber ärgern. Aber sozusagen ohne diese Vorstellung, dass tatsächlich etwas ganz anderes möglich ist, wäre eben auch so etwas wie für Gerechtigkeit eintreten, sowas das Kleine im Kleinen, eigentlich gar nicht mehr so richtig denkbar, weil es dann dafür eigentlich gar keine Kriterien mehr gäbe. Also was wäre... wofür müsste ich dann eintreten? Eigentlich das Einzige, was mir dann wirklich noch bliebe, wäre sowas wie Brot für die Welt zu spenden oder so. Also sozusagen ganz unmittelbares Leid zu lindern. Nichts, was mehr auf irgendwie bessere Bedingungen in der Zukunft für alle spekuliert, sondern gucken, ein Kind in Afrika vom Verhungern retten. Und das wird dann zum Beispiel schon wieder ganz schwierig. Was ist dann das schlimmste Leid gerade? Da müsste ich dann unterscheiden, weil ich kann ja nicht allen helfen. Und dann ist es, ja, dann begehe ich auch gleich wieder Ungerechtigkeiten. Oder um Brot für die Welt spenden zu können, wäre es natürlich besser, eine gehobene Position einzunehmen, weil ich dann mehr Geld habe. Und also, sagen wir mal, so eine Management-Karriere zu machen, wo ich dann leider ein paar Leute irgendwie weghauen muss und über Leichen gehen dafür, aber es kriegen am Ende irgendwie ein paar mehr Kinder in Afrika Brot. Das heißt, es gibt dann eigentlich überhaupt keine richtigen Kriterien mehr, weil sich alles irgendwie in den Schwanz beißt, jeweils. Oder die andere Möglichkeit ist dann eben, ich will an gar keinem Unrecht, ich will wenigstens nicht selbst noch verantwortlich sein für das Leid von anderen, wenn es das schon gibt. Ich werde sozusagen Eremit. Das hilft zwar niemandem, aber ich habe ein besseres Gewissen, also sozusagen Ultraveganismus. Und ich glaube, deswegen ist es auf eine bestimmte Art und Weise, diese Vorstellung eines Vereins freier Menschen tatsächlich mehr als eine Utopie, weil das ist nicht irgendwie ein schöner Gedanke, sondern etwas Denknotwendiges, um überhaupt Differenzen machen zu können, um überhaupt ein Verhältnis zur Welt gewinnen zu können. Also vielmehr sowas, was bei Kant eine regulative Idee heißt, aber eine, die verdammt nochmal, bitteschön, auch einen unter Verwirklichungsdruck setzt und nicht etwas schön im Gedankenhimmel bleiben kann. Okay, dann vielen Dank für euer Erscheinen. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass die Reihe fortgesetzt wird am 12. Januar mit Roger Behrens zum Thema Stadt und Praxis, am 25.01. Axel Berger zum Thema Agrarfrage, also da geht es auch um die sogenannte Dritte Welt. Am 7.02. geht es um das Thema Bildung und Emanzipation mit Stefan Müller und Janne Mender. Und am 15.02. spricht Hannes Bode über die Ideologie der Menschenrechte. Wir würden uns freuen, wenn ihr am 12. Januar dann wieder hier seid. Ja, ansonsten noch einen schönen Abend. Ja. Wer mal in Hamburg ist, kann auch gerne in die Hamburger Studienbibliothek kommen. Das ist tatsächlich, da gibt es auch tatsächlich Bücher. Werde ich immer mal gefragt. Ihr habt wirklich auch Bücher? Ja, haben wir auch.